Abschnitt 7 aus Nicholas Nickleby, Band 7, von Charles Dickens, übersetzt von H. Roberts. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 58. Kapitel, in welchem eine Szene dieser Geschichte zum Schlusse gelangt. Am Abend des zweiten Tages seiner Reise befand sich Nicholas nur wenige Meilen von dem Orte, an welchem er die glücklichsten Jahre seines Daseins verlebt hatte und dessen Nähe sein Inneres mit süßen und erheiternden Gedanken erfüllte, aber auch viel lebhafte und schmerzliche Erinnerungen an die Umstände weckte, unter welchen er und die Seinigen ihre Heimat verlassen hatten und in die raue Welt hinausgeworfen worden waren. Es hätte einer solchen Stimmung indes nicht bedurft, ihn zu vermögen, sich mit der größesten Zartsinnigkeit und unermüdlichsten Sorgfalt seines unglücklichen Freundes anzunehmen, auf dessen leibliche Pflege er nicht bloß bedacht war, sondern den er auch geistig aufzurichten unablässig sich bestrebte. Er nahm eine Wohnung in einem kleinen, von Wiesen umgebenen Pächterhause. Er hatte dort oft mit munteren Schulkameraden gespielt. In den ersten Tagen war Smike noch stark genug, kurze Strecken zu gehen. Bisweilen fuhr ihn Nicholas auch in einem Wägelchen und stets erfreute ihn ganz besonders der Besuch von Plätzen, an welche sich Jugenderinnerungen für Nicholas anknüpften. Einst zeigte ihm der Letztere einen Baum, den er mehr als 20-mal erklettert, um in ein Nest hineinzuschauen und den Ast, von welchem aus er dem kleinen, unten stehenden, bangenden Kätchen zugerufen hatte. Ein anderes Mal führte sie ihr Weg über den Kirchhof, auf welchem seines Vaters Grab sich befand. »Auch hier«, sagte Nicholas, »haben wir gespielt, ehe wir vom Tode wussten und wenig daran dachten, wessen Staub hier ruhen würde. Einmal hatte sich Kätchen verloren, und nach einer Stunde fruchtlosen Suchens fanden wir sie süß schlummernd unter dem Baume, der meines Vaters Grab beschattet. Er liebte sie äußerst zärtlich und sagte, als er sie auf die Arme hob, wobei sie noch immer fortschlief, dass er, wenn er stürbe, da begraben zu werden wünschte, wo er seine liebe Kleine schlafen gefunden. Du siehst, mein Freund, dass sein Wunsch nicht vergessen worden ist.« Smike sagte nichts, als aber Nicholas abends an seinem Bette saß, fuhr er plötzlich aus einer Art Halbschlummer empor, ergriff Nicholas Hand und bat ihn unter herabströmenden Tränen, dass er ihm etwas versprechen möchte. »Was ist es denn?« fragte Nicholas im mitleidigsten Tone. »Wenn ich kann, so weißt du, dass ich dir mit Freuden alles zuliebe tue.« »Ich weiß es. Versprechen Sie mir, dass ich so nahe als möglich bei dem Baume begraben werden soll, den wir heute sahen.« Nicholas gab das Versprechen in wenigen, aber gerührten Worten. Smike drehte sich wie zum Einschlafen um, presste aber Nicholas Hand noch mehrere Male und weinte noch lange still, bevor er wirklich einschlummerte. Nach 14 Tagen versagten ihm die Füße den Dienst, auch das Fahren konnte er nicht mehr vertragen. Nicholas ließ ihn bei schönem Wetter auf eine Art Lotterbette in den kleinen Obstgarten hinunterbringen, wo er stundenlang bei ihm saß. Einst, als dies der Fall war, trug sich etwas zu, worin Nicholas lediglich das Gebilde einer krankhaft gereizten Einbildungskraft erblickte, das er jedoch späterhin als wahr und wirklich erkannte. Er hatte Smike, ein Kind würde es gekonnt haben, gegen Sonnenuntergang auf den Armen herausgetragen, sich neben ihn gesetzt und war nach einiger Zeit eingeschlafen, da er die ganze vorhergehende Nacht durchwacht. Er konnte kaum 5 Minuten die Augen geschlossen haben, als er durch einen angstvollen Schrei aufgeweckt wurde. Er fuhr bestürzt empor und sah, dass sich Smike zum Sitzen aufgerichtet, dass ihm die schieren Augen fast aus den Höhlen heraussprangen, dass ihm kalter Schweiß fast auf der Stirn stand und dass er an allen Gliedern krampfhaft zitterte. So rief er nach Hilfe. »Gütiger Himmel, was gibt es, Freund?« rief Nikolas sich über ihn beugend. »Sei ruhig, du hast geträumt.« »Nein, nein, nein, oh, halten Sie mich fest, lassen Sie mich nicht los, da, da, hinter dem Baume.« Nikolas sah nichts und sagte dem Geängsteten, es wäre nur Einbildung. »Ich weiß es besser«, sagte Smike, »ich sah so deutlich, wie ich jetzt sehe. Oh, versprechen Sie, dass Sie bei mir bleiben wollen, schwören Sie mich, keinen Augenblick zu verlassen.« »Ich verlasse dich ja nie. Leg dich wieder nieder. Du siehst, dass ich hier bin, und nun sag mir, was du gesehen hast.« »Erinnern Sie sich«, sagte Smike mit leiser Stimme und furchtsam umherblickend, »erinnern Sie sich, dass ich Ihnen von dem Manne erzählte, der mich nach Yorkshire gebracht hätte?« »Sehr wohl. Ich blickte eben nach dem Baume dorthin, und da stand er und hatte die Augen auf mich geheftet.« »Besinne dich einen Augenblick ruhig, gesetzt, dass es irgend wahrscheinlich wäre, dass er noch lebte und einen so abgelegenen Ort besuchte. Glaubst du, dass du ihn wirklich nach so langer Zeit noch wiedererkannt haben würdest?« »Überall, in jeder Verkleidung. Doch eben lehnte er auf seinen Wanderstock und sah mich gerade so an, wie ich ihn gesagt habe, dass ich mich seiner erinnerte. Er war von Staub bedeckt und ärmlich gekleidet. Ich glaube, dass er zerlumpt war. Aber sobald ich ihn erblickte, stand alles wieder vor mir. Der regnichte Abend, sein Gesicht, als er mich verließ, das Zimmer, in welchem ich mich befand, die Leute, denen er mich übergab. Als er bemerkte, dass ich ihn sah, schien er zu erschrecken, denn er trat eiligst hinter den Baum. Ich habe bei Tage an ihn gedacht und nachts von ihm geträumt. Von meiner Kindheit an bis jetzt. Ich kann mich nicht irren.« Nikolas bemühte sich vergebens, ihm glaublich zu machen, dass er durch seine erregte Einbildungskraft getäuscht worden sei. Ebenso vergeblich war all sein Suchen und Forschen nach dem rätselhaften Manne, was ihn in seiner Meinung bestärkte, Smike jedoch nicht im Mindesten in der seinigen wankend machte. Der Patient wurde von dem Tag an noch schwächer und immer schwächer. Seine Kräfte schwanden zusehends. An einem schönen, stillen Herbsttage saß Nikolas an seinem Bette und sah ihn sanft lächelnd, indem er die Augen aufschlug. »Das ist schön, der Schlummer scheint dir wohlgetan zu haben.« »Ich habe so süße, so gar süße Träume gehabt.« »Wovon hast du geträumt?« »Ich werde bald dort sein«, sagte Smike nach oben weisend. »Ich fürchte mich auch nicht zu sterben und bin ganz zufrieden. Ich wünsche auch nicht, wieder gesund zu werden. Sie haben mir so oft gesagt, wir würden uns wiedersehen, und ich fühle jetzt so stark, dass es wahr ist, dass ich nun sogar den Gedanken an die Trennung von Ihnen ertragen kann.« »Was du da sagst, tröstet mich sehr, aber lass mich hören, wenn du kannst, dass du dich glücklich fühlst.« »Ich muss Ihnen erst noch etwas sagen. Es wäre nicht recht, wenn ich ein Geheimnis vor Ihnen hätte. Ich weiß, Sie sind mir in meiner Sterbestunde nicht bös. Sie fragten mich, warum ich so verändert wäre und so viel allein säße. Soll ich Ihnen sagen, warum?« »Wenn es dir wehe tut, nicht. Ich fragte nur, um dich womöglich zufriedener und froher zu machen.« »Ich weiß es, fühle es wohl. Sie verzeihen mir, ich konnte nicht anders, aber ob ich schon mit Freuden in den Tod gegangen wäre, Sie glücklich zu machen, so brach mir doch das Herz zu sehen. Ich weiß es, wie sehr er Sie liebt. Ach, wer hätte es so bald entdecken können als ich?« Was er weitersprach, waren nur abgebrochene Worte. Allein Nikolas ward durch sie zuerst inne, dass der Sterbende mit der ganzen Glut einer einzigen, hoffnungslosen und geheimen Leidenschaft seine Schwester Käthchen liebte. Er trug eine Locke von ihrem Haare auf der Brust und bat Nikolas, sobald er gestorben wäre, sie ihm abzunehmen, damit sie von sonst niemandem gesehen würde und sie ihm, wenn er in den Sarg gelegt wäre, wieder umzuhängen, damit sie im Grabe bei ihm ruhete. Nikolas versprach es ihm und umarmte ihn stumm. Er murmelte, »Jetzt bin ich glücklich. verfiel in einen leichten Schlummer, wachte lächelnd wie vorhin wieder auf, sprach von schönen Gärten, die sich vor seinen Blicken ausdehnten, und von Männern, Frauen und vielen Kindern mit lichthellen Gesichtern erfüllt wären, flüsterte, es wäre das Paradies, und entschlummerte still und sanft. Ende von Abschnitt 7, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 10. November 2024.